Ich hab deinen Rücken, Homie. Das ist Urgentize, Black Book Tapes. Deutschland ist nicht bereit für uns, Homie. Deutschland muss lernen, Mann. Boom! Optik, boom! Was geht ab, Deutschland? Yeezy! Oh! Wir reißen die Asche aus, Homie. Wir reißen alle Asche aus. West Coast Hit. Big Era, West Coast Hit. Black Book Tapes. Let's go, Homie, let's go! Ayo, Partner, ich trage beige Khakis und schwarze Chucks. Optik G's bringen den Sound, der zu den Straßen passt. Wer sind die Typen, die euch back to the roots bringen? Ich rap, weil ich gut bin, du rappst wie ich, Kuhkind. Ich rap wie beim Shooting. Drive-by, Motherfucker, Rap ist ein Blutding. Also Drive-by, Motherfucker, das ist Urge. SAV ist mein Label-Boss. Ich will kein Fame, ich will dich Punk burn und dass dein Label kotzt. Ihr seid nicht N.W.A., nur Fans von Puffy und Mace. Jetzt Ed's und mich im Lex, Cabriolet, mein Text chartet wie je. Die einzigen G's im Game. Um uns rum ist alles weak, von hier bis East L.A. Cheers, deine G's sind gay. Ich nehm mein Keys und geh. Ich hab noch viel zu tun, Optik Boom, wir schießen straight. Spitten auf Beats und killen MCs. Du siehst, ich muss jetzt los. Real motherfucking G's. Definition von ich fick deine Schwester. Wie viele Rapper in Deutschland kennst du, die einen Lex haben? Nur mich, komm mit auf Tour, ich mach dich zur Tour, Bitch. Gib dir den Dick über 100 Mal auf 12 Tagen Tour, Bitch. Nimm dein Demo weg, ich hab keinen Bock zu hören, wie Kinder rhyme. Dein Flow sweet, mein Flow street, street als Winterreifen. Urgent, ich auf easy speed, easy, rest in peace. Du warst ein sieh den Rest an, keiner von euch Idioten kommt an S ran. Früher war Rap für mich nicht mehr als Hobby, sieh mich jetzt an. Ich spit, rip und zerreiß die meisten Rapper in winzige Teile. Mit Lyrics die Bang gewinne umlängen, leg's Mike beiseite und spring in die Menge. Ich till aus Tiller, fick dein Arsch wie Leon der Killer. Trotz Riesenterrasse hör ich nicht auf zu hasseln, hab immer Vergleiche passen. Guck, wir haben die realsten MCs, Deutschlands realstes Team. Oh, yeah.